So viele Bücher habe ich ja noch nie auf einem Haufen gesehen. Oh, ja, ja, natürlich. Ruhe bitte, bitte. Allmähliche Zerkrümelung bei Radio Plau. Bücher, Kekse, Comics, irgend so ein Kassettenpunk und natürlich noch eine Menge poetischer Anarchismus, was auch immer das ist. Ja, heute geht's ein bisschen abwärts und rückwärts und vielleicht auch ein bisschen vorwärts, habe ich mich nämlich zuletzt bewegt in den Büchern, die ich zuletzt so gelesen habe. Das Rückwärts ist ja eigentlich nicht so ungewöhnlich, denn in Romanen ist das ja nicht ganz selten, dass die Vergangenheit, dass in der Vergangenheit etwas beleuchtet wird und dass vergessene Dinge ans Tageslicht gezerrt werden. Schon seltener, dass Romane rein in der Gegenwart angesiedelt sind. Aber geht das überhaupt so ganz ohne Vergangenheit? Ein Spezialist für die Abwärtsbewegung war Franz Jung, als Schriftsteller in der Zeit von 1912 bis 1963 so ungefähr aktiv. Und vielleicht auch mehr Teil einer Zeit, die sich abwärts bewegt hat. Er selbst hat sich durchaus für eine utopische Zukunft und erträgliche Gegenwart eingesetzt als Revolutionär, Dadaist, Werksleiter in Betrieben der frühen Sowjetunion um 1920 rum, Antifaschist und nicht zuletzt Schiffsentführer, Abenteurer, Streichholzfabrikant und Brötchenbäcker. Die Romane, Erzählungen und Theaterstücke und auch seine Autobiografie, Der Weg nach unten, wurden seit dem Jahr 1981 in Hamburg bei der Edition Nautilus verlegt von Hanna Mittelstädt und Lutz Schulenburg. Hanna Mittelstädt wird am kommenden Montag hier in Leipzig zu Gast sein, denn sie hat eine szenische Lesung aus dem bewegten Leben von Franz Jung zusammengestellt. Zu sehen ist da eine Mischung aus Film, Musik von H.F. Coltello, unter anderem bekannt von der Band Mutter, und eben der Texte und Erinnerungen Franz Jungs, die Corinna H. Fuch und Jörg Pohl vortragen werden, dort am Montag im Haus des Buches. Das Ganze findet statt, am kommenden Montag, dem 8.1. um 19.30 Uhr. Haus des Buches in der Prager Straße. Außerdem geht es in der heutigen Sendung um Sascha Mariana Salzmann, deren erstes Buch Außer sich im September rausgekommen ist und in sowjetische Vergangenheiten, deutsche Trostlosigkeiten und türkische Unglücke emigriert. Keine eindeutige Vorwärtsbewegung in diesem Roman. Dann gucke ich nochmal rüber zu dem Dichter Keith Waltrop und habe mich mit seinem Übersetzer Jan Kohlbrot unterhalten. Musikalisch ist die heutige Sendung unterlegt mit Musik von Lydia Lunch und Lissy Mercier-Desclos und noch anderen No-Waferinnen, die ich ausgegraben habe. Also mal wieder völlig retro, aber die Vergangenheit enthält ja immer auch ein Stück Zukunft. Zum Einstieg hören wir aber erstmal das Gespräch mit Hanna Mittelstädt über Franz Jung. Ja, dann begrüße ich Hanna Mittelstädt am Telefon aus Hamburg zugeschaltet jetzt. Hanna, ihr verlegt ja Franz Jung schon seit 1981, glaube ich, ungefähr. Ja. Und jetzt am 8. Januar, also am kommenden Montag, ist hier in Leipzig eine szenische Lesung über das Leben dieses Schriftstellers, undogmatisch linken Revolutionärs und überhaupt Aktivisten. Also da fängt schon an, wie beschreibt man Franz Jung, der hat sich selber immer gegen Zuschreibungen so ein bisschen gewehrt. Das stimmt. Und wie seid ihr zu dieser Lesungsidee jetzt gekommen und wie sind diese verschiedenen Elemente zusammengekommen? Also es ist ja eine Mischung aus Musik, Film und der tatsächlichen Lesung dann. Wie ist das entstanden? Ja, die Franz Jung Werkausgabe war eine der wichtigsten Projekte, die die Edition Nautilus in den über 40 Jahren der Existenz gemacht hat. Es war eine der wichtigsten und auch eine der aufwendigsten und schwierigsten und Kräfte und Ökonomie, also wirklich auszehrenden Projekte. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, nachdem meine Zeit bei der Edition Nautilus sich jetzt irgendwie dem Ende nähert, weil ich ja schon im Rentenalter bin, dass da ist noch eine Rechnung offen. Und ich möchte diesen Franz Jung, von dem wir 6000 Seiten Texte verlegt haben und der so ohne Erfolg war, ohne ökonomischen Erfolg, ich möchte den nochmal präsentieren. Und ich habe mich dann selber hingesetzt und versucht, aus seiner Autobiografie einen schönen Bogen zu schaffen, den man in einer 90-minütigen Lesung präsentieren kann, der eine Spannung hält. Und das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Ich habe mich ja auch viel mit ihm auseinandergesetzt. Und dann hatte ich die Idee, ja, aber so als Lesung geht es ja auch nicht. Also erstens wollte ich zwei Stimmen, eine männliche, eine weibliche und habe zwei Schauspieler gefragt. Und dann wollte ich das auch mit Musik zusammen machen. Ich hatte schon mit diesem Gitarristen H.F. Coltello eine andere kleine Bühnenadaption gemacht, nämlich über den Boxerpoeten Arthur Cravon. Und dann habe ich ihn wieder gefragt. Und dann kam dazu eine junge Videokünstlerin, die ich kennengelernt hatte. Und der habe ich gesagt, sag mal, könntest du nicht vielleicht eine Bildstrecke machen? Und ich gebe dir alles historische Material, was ich habe zu Franz Jung. Und sie ist noch am Studieren und hatte total Lust dazu. Und hat dann aber letztendlich, glaube ich, maximal 10 von den historischen Fotos genommen und eine eigene Idee entwickelt, wie sie das Wort nicht stört, aber eine Komposition, eine Bildkomposition für die Leinwand über den beiden lesenden Schauspielern zu machen. Und das ist sehr schön geworden. Also das war so eine Art Familienzusammenführung aus ganz verschiedenen Altersgruppen und ganz verschiedenen Ost-West-Leuten. Und es hat mir viel Freude gemacht, Franz Jung noch einmal eine Möglichkeit zu geben, nochmal anders an die Öffentlichkeit zu kommen. Es wird ja dann vielleicht auch dieser vielschichtigen Persönlichkeit gerecht. Und außerdem habt ihr auch wirklich gute Leute. Hier in Leipzig wird Corinna H. Fusch, glaube ich, da lesen. Und Armin Pohl. Und Jörg Pohl, Jörg Pohl, genau. Und in Berlin wird auch Bert Papenfuß, der ein alter, jung Exeget ist. Der hat ja auch mal eine Kneipe namens, die sich auf Jung bezogen hat, habe ich gelesen. Und das denke ich auch ein... schon lange mit dem Werk von Franz Jung vermutlich vertraut, so gesehen. Ja, also das freut mich ganz besonders, dass Bert Papenfuß dabei ist, weil das jetzt wirklich auch so eine Vereinigung der Freunde Franz Jungs aus dem alten Ost-Berlin und dem alten Westen ist. Das finde ich ganz super. Die Schauspielerin, die hauptsächlich unsere Lesung gelesen hat, war Iris Boss. Das ist eine Schweizerin, die aber schon sehr lange in Berlin lebt. Das finde ich auch toll. Also, und Corinna Hafuch hat natürlich mit ihrer Prominenz für die Premiere und für 2, 3 Lesungen nochmal für Aufmerksamkeit gesorgt. Das war ein großes Geschenk für uns, dass sie uns und Franz Jung gemacht hat. Das ist schon toll. Ja, Franz Jung hatte ja auch so eine geteilte Rezeption. Einerseits hat Claire Jung damals, als Franz Jung bereits gestorben war, in Ost-Berlin gelebt und hat sich da bemüht um sein Werk. Und im Westen habt ihr dann die Rezeption so ein bisschen übernommen, nachdem so frühe Ausgaben bei Luchterhand und so ein bisschen untergegangen sind, hat sich die Edition Nautilus ja da sehr verdient gemacht. Ja, wie war denn deine persönliche Zugang zu Franz Jung? Eigentlich hast du den schon durch diese frühen Ausgaben seiner Autobiografie kennengelernt, oder? Ja, also Franz Jung war für uns, wir vom Verlag, also Lutz Schoenburg und ich, kamen ja aus der anarchistischen Bewegung. Und da gab es jetzt nicht so viele, die eine geschichtliche Öffnung auf die kommunistische Bewegung, die anarchistische, die rätekommunistische Bewegung, die antifaschistischen Aktivitäten eröffnet haben. Also sehr viele dieser Schriftsteller sind sehr KP-hörig, das war für uns uninteressant. Und Franz Jung war immer ein Einzelgänger, ein absolut kritischer Typ gegenüber jeder Form von Institutionalisierung. Das kam uns aus der anarchistischen Bewegung natürlich sehr entgegen. So, Franz Jung ist kein Anarchist, aber er ist ein Avantgardist gewesen. Er war bei allen literarischen und auch politischen Strömungen vor dem Zweiten Weltkrieg dabei und war ein also sehr, sehr kritischer und selbstkritischer Aktivist und Schriftsteller und Theatermann. Und er hat alle möglichen modernen Medien auch versucht zu integrieren. Auch im Theater hat er ja mit dem Film schon gearbeitet. Er war immer irgendwie Avantgarde. Und diese Mischung aus Avantgarde, künstlerischer Avantgarde und politischer Radikalität hat uns sehr, sehr angezogen. Und deshalb haben wir die ersten Veröffentlichungen gelesen. Und dann kamen die Westforscher, also das waren damals Martin Rektor, Helga Karrenbrock und Walter Fehnders, die diesen Typ wieder für den Westen entdeckt hatten. Und die kamen zu uns und sagten, ja, sag mal, ihr seid jetzt Anarchisten, aber ihr müsst doch diesen Schriftsteller verlegen. Und dann haben wir den Kontakt mit Claire Jung hergestellt, mit der Ostszene, weil Claire Jung war ja das Archiv. Die hat wirklich das einzig wirkliche Archiv der Schriften Franz Jungs gehabt in ihrer Wohnung im Osten. Und mit dem Kreis, der um sie herum existierte, auch gepflegt, also auch die Kontakte gepflegt, Veröffentlichungen gepflegt, soweit es in ihren Kräften stand. Und wir haben quasi Ost und West vermittelt und verbunden. Wir haben dann mit Fritz und Sieglinde Mirau zusammengearbeitet, die glaube ich, die wichtigsten Mitherausgeber der Franz-Jung-Werkausgabe sind. Und mit allen möglichen Leuten, die daran arbeiten wollten, Franz Jung wieder nochmal auf die Beine zu helfen nach seinem Tod. Er ist ja 63 gestorben und drohte komplett in der Versenkung zu enden. Ja, ich habe jetzt auch nochmal die Briefe, den Briefwechsel zwischen Claire Jung und Franz Jung, so zwischen 47 und 63 gab es da einen sehr, immerhin steten Briefwechsel, das ist auch sehr faszinierend und darin ist auch dieser typische Franz Jung-Tonfall, der hatte so eine sehr anarchistische Vorliebe für den Zweifel, vielleicht auch für auch das Hinterfragen, also was mich daran auch sehr angesprochen hat, als ich den kennengelernt habe. Also ich habe den erst 89 kennengelernt, aber da hat es sehr gut in die Zeit auch gepasst, dieses etwas zweifelnde Element, weil natürlich. Da ja auch historisch das... wie hat sich das bei dir eigentlich entwickelt? Du hast dich jetzt ja nochmal wieder rangesetzt und dich mit Franz Jung beschäftigt. Haben sich da auch so neue Motive in seinem Leben und Werk für dich so aufgetan, die dir vorher vielleicht noch nicht so... Oder hat sich dann... Nee, ich würde sagen, bei mir war von Anfang an die Technik des Glücks das Wichtigste an ihm. Und das hat sich so durchgezogen. Also die Technik des Glücks ist Franz Jungs, sagen wir mal, theoretisches Hauptwerk über die, wenn ich so sagen soll, Sozialpsychologie des Widerstandes, so mal ganz allgemein gesagt. Das hat er schon vor 100 Jahren geschrieben, also Anfang des 20. Jahrhunderts. Und das ist er versucht, dass die Widerstandsenergie des Individuums zu entblockieren. Also er hat ja später auch den Faschismus, das Scheitern der Arbeiterbewegung als Grundlage und auch als Grund für den Sieg des Faschismus bezeichnet. Das heißt, jetzt aber psychologisch oder individualistisch gesehen, die Blockierung der Energie, dieses Hinabsinken in die Niederlage, dieses Aufgeben und die Verfestigung dann der Lebensenergie, das war für Franz Jung, dagegen hat er sein ganzes Leben lang angeschrieben und angearbeitet, dass diese Energie zum Fließen kommt, dass man immer weiter macht und immer weiter aktiv bleibt und Freude und Glück findet und dass man das konstruieren kann in einer Form von Gemeinschaft, in einer Form von kluger, besonnener Mitmenschlichkeit. Und das erinnert mich zum Beispiel ganz stark an das, was jetzt Bini Adamczak mit dem neuen Buch Beziehungsweise Revolution macht. Die revolutionäre Energie in den Menschen, in dem Zusammensein der Menschen, das war immer Franz Jungs Anliegen, so sehe ich sein ganzes Werk und so sehe ich das auch heute noch und das wollte ich auch, das wollte ich jetzt auf der Bühne und mit dieser Lesung zeigen, dass es eine Lebensenergie gibt, die unerschöpflich ist. Und ihr führt in eurem Verlag ja auch eigentlich das Wirken von Franz Jung so ein bisschen weiter in die Gegenwart. Ihr habt ja auch aktuelle Texte, die vielleicht so ein bisschen in der Tradition von Franz Jung stehen oder stehen könnten. Daneben, dass ihr natürlich auch Zeitgenossen von Franz Jung oder die sehr wichtig waren, Emma Goldman, Victor Serge herausgegeben habe, die genauso wichtig natürlich waren wie Franz Jung. Ja. Also ich habe jetzt so ein bisschen nachgelesen in der Vergangenheit, ich habe mir alte Bände von der Zeitschrift Die Aktion nochmal vorgenommen. Wie wichtig war denn dieses Jahr 1918 für Franz Jung? Der distanziert sich ja da so ein bisschen von der Kaffeehausliteratur und wird auch dann auch durch den Krieg natürlich politisiert, er ist desertiert und schließt sich dann Aktivitäten an. Wie wichtig war die Oktoberrevolution in Russland für Franz Jung am Ende doch? Die war natürlich ganz wichtig. Also er hat ja ein Schiff entführt, um mit Lenin diskutieren zu können und um über die, er war ja Gründungsmitglied der KAPD, der Kommunistischen Arbeiterpartei, und die war nicht akzeptiert von der Kommunistischen Internationale. Und um zu diskutieren und um die Position, die rätekommunistische Position und die gegenüber den Bolschewiki kritische Position zu erläutern, ist Franz Jung zu Lenin und zur Internationale gefahren und hat dann sehr schnell gemerkt, dass es völlig egal war, was er sagte, weil er sich der Hegemonie der Bolschewiki nicht gebeugt hat. Und deshalb ist er sehr schnell ernüchtert worden. Aber die Hoffnung in den 1917, in die Oktoberrevolution, die Hoffnung in die russische Revolution, auch in den russischen Menschen, mal in Tüteln, war wahnsinnig groß. Also als er mit dem gekaperten Schiff nach vielen Schwierigkeiten in Murmansk ankam am 1. Mai, war das für ihn eins der schönsten, wichtigsten Erlebnisse seines Lebens, da im Hafen oder in der Heimat der Revolution gelandet zu sein. Das war emotional und auch von seinem Lebensentwurf für Franz Jung wahnsinnig wichtig. Und dann kam umso schlimmer die sehr starke Ernüchterung. Das ist auch eine ganz berührende Szene, wo er diese Ankunft schildert und da in so einem sehr schlecht beheizten Hafenarbeiterclub dann die Internationale angestimmt wird. Das ist so, also das Wahnsinn. Es kommt in der Lesung vor. Ja, das sehr schön. Eine sehr schöne Stelle. Ja, die Autobiografie Der Weg nach unten hat schon auch wirklich sehr berührende Stellen. Hm. Ja, die Werksausgabe war nicht ganz einfach zu finanzieren für die Edition Nautilus. Aber im Nachhinein hat sich der Einsatz für diese schönen gelben Bände gelohnt. Ja, also finanziell war das natürlich ein Desaster. Und wir mussten dann irgendwann abbrechen, weil nach 6000 Seiten und so schlechten Verkaufszahlen haben wir dann irgendwann gesagt, so, es geht nicht mehr. Wir haben aber so gut wie alles verlegt. Es gibt einige wenige Nachträge, die dann bei anderen Verlagen erschienen sind. Wir haben auch den Hamburger Verlagspreis einmal bekommen für diese Ausgabe, aber das war die einzige Förderung. Alles andere ist aus Eigeninitiative der Beteiligten entstanden und der Verlag hat natürlich die größten Kosten getragen. Aber alle Beteiligten haben unentgeltlich gearbeitet. Niemand hat davon Geld bekommen. Für die größten Forschungen wurde kein Geld bezahlt. Aber es ist, ich glaube, alle sind damit glücklich, weil der Inhalt, den wir vermittelt haben und den wir weitergetragen haben, der ist es wert. Und ich bin total froh, dass es diese Ausgabe einmal gegeben hat. Es wird sie wahrscheinlich nie wieder geben, aber wir arbeiten jetzt daran, sie in Dateien zu verwandeln und dann elektronisch irgendwo hinzustellen, dass es eine elektronische Datei von der ganzen Ausgabe gibt. Denn das war ja noch in der Zeit vor dem Computer, als wir da gearbeitet haben. Das stimmt, ja, die Bände kann man ja noch kaufen, auch bei der Edition Nautilus. Ja, noch wenige sind komplett, wenige Ausgaben. Gar nicht mehr so viele, Ja, trotzdem sollte man die Leser und Leserinnen dazu auffordern, noch zuzugreifen, solange es geht. Ja, und in Einzelpublikationen machen wir ja einzelne Bücher, machen wir jetzt neu mit neuen Vorworten, zum Beispiel von Annette Koschner oder auch von Lutz Schulenburg. Das ist schon auch nochmal eine Liebhabersache, einzelne Bände da nochmal rauszuziehen aus der dicken Werkausgabe. Und die Autobiografie ist natürlich immer wieder noch aufgelegt worden. Die ist jetzt, glaube ich, bei uns schon in der vierten Auflage. Ja, dann bedanke ich mich schön für das Gespräch und kann dann die Zuhörer nur dazu auffordern, da zu diesen Lesungen zu gehen. Wie gesagt, am Montag in Leipzig und ich glaube, am Dienstag ist dann in Berlin noch... Nee, am Donnerstag. Ah, Donnerstag erst der 11. In der Wabe in Berlin. In Berlin, genau, mit Bert Papenfuß. Genau. Ja, und ich bedanke mich schön bei Hanna Mittelstädt von der Edition Nautilus. Und ich bedanke mich bei dir. Genau, und ich wünsche dir, ich wünsche dir noch einen schönen Tag dann. Und ja, genau, wir hören dir auch. Uns. Ja, das ist doch mal ein Thema. Bücher, die man schon sehr lange besitzt und in die man immer wieder reinguckt und wo man immer wieder nachliest. Meine Ausgabe von der Autobiografie von Franz Jung, Der Weg nach unten, ist schon ganz zerlesen, aber die Klebebindung hält noch, gute Klebebindung. Ich habe den 1989 gekauft, die Auflage von 88. Zuletzt bin ich da immer wieder mal reingetaucht, weil eben auch ständig von 100 Jahren Oktoberrevolution hier in Leipzig die Rede war. 1917 war Franz Jung in Deutschland, hat beim Spartakusbund mitgemacht, sich aber auch der direkten Aktion der Dadaisten in der von ihm mit herausgegebenen Zeitung Neue Jugend gewidmet. Nach Sowjetrussland ist er dann erst 1920 und dann noch später nochmal gereist in einer im Buch nachzulesenden legendären Schiffsentführung. Später hat Franz Jung in der Sowjetunion Fabriken mit aufgebaut, hat die Zeit in dem jungen Staat auch in mehreren Büchern verarbeitet. Dann später, ich habe noch ein ganz schmales Bändchen, das geistige Russland von heute, was er damals noch verfasst hat. Besonders bemerkenswert ist der lakonische Tonfall dieser Autobiografie, der auch so ein Noir-Krimi von Raymond Chandler sein könnte an manchen Stellen. Diese Autobiografie, Der Weg nach unten, ist auch immer noch in der Edition Nautilus erhältlich, auch in einer Neuauflage jetzt nochmal und sehr zu empfehlen. Im Moment habe ich mich gerade in den Briefwechsel zwischen Franz Jung und Claire Jung vertieft, den man in der Briefedition von Nautilus oder für die Zeit von 1947 bis 1963 in einer Briefauswahl auch in dem Bändchen Der tolle Nikolaus nachlesen kann. Das war ein von Claire Jung und Fritz Mirau bei Reklam in der DDR 1980 herausgegebener Auswahlband. Den kann man auch antiquarisch ganz gut bekommen. Aus dem lese ich jetzt noch mal kurz aus einem Brief aus dem Jahre 1947 vor, in dem Franz Jung aus Italien an Claire Jung schreibt. Masi di Cavallese in Trento am 21. März 1947. Liebe Claire, von London hat mir Reichenbach geschrieben, dass er euch aufgesucht hat und dass er eine Nachricht von mir erwartet. Ich beeile mich, dem nachzukommen. Ich weiß nicht, wie weit ihr über meine letzten Schicksale in Ungarn unterrichtet seid. Meine Verurteilung zum Tode von einem Standgericht der Pfeilkreuzerregierung. Es gelang mir noch einmal, aus dem Todeskeller zu entkommen, um allerdings kurze Zeit nachher in die Hände des SD zu fallen, Sicherheitsdienst, durch einige Polizeidurchgangslager geschleppt und zuletzt im KZ Bozen gelandet, wo ich dann Ende April 1945 befreit wurde. Die damals schon im Zuge befindlichen Evakuierungen haben mich gerettet, sodass ich nicht mehr wie vorgesehen vor das Militärgericht in Verona gekommen bin. Ich bin dann, von einem kurzen Zwischenaufenthalt in Tirol abgesehen, in Italien geblieben, erst in Rom und dann bis zu diesem Herbst in Fregene bei Rom. Jetzt bin ich hier in diesem Dolomitendorf verschlagen, wo mir ein aus dem KZ befreundeter Professor in seinem Sommerhaus eine Wohnung zur Verfügung gestellt hat. Ich warte hier auf eine Einreise in die USA, vielleicht vorher nach Mexiko. Meine Freunde drüben, Piscator, Herzfelde und andere, bemühen sich sehr in Mexiko. Franz Femfert, der Herausgeber der Zeitschrift Aktion, ist das. Ich habe ausreichend Gelegenheit, mir mein ganzes Spiegelbild und das meines Lebens zu analysieren. Ich arbeite sehr viel, allerdings weniger zu einem neuen Aufstieg, als eher unter einem übermächtigen Druck von Erinnerung und Scham aufzuarbeiten und Nachlese zu halten. Ich habe mir so eine Art Anreicherungstheorie zurechtgelegt. Von dem Grundsatz ausgehend, dass kein Gedanke in der Welt verloren geht, glaube ich, dass viele meiner Überlegungen und Konzeptionen zu gleicher Zeit bei anderen keimen werden, auch wenn ich selbst nicht mehr in der Lage sein sollte, sie auszusprechen und zu vollenden. Unter dem erschütternden Eindruck der Dagny-Katastrophe habe ich eine Arbeit darüber geschrieben, über die ich noch mit der Büchergilde hin und her korrespondiere. Ich glaube aber, dass sie in meine ganze Lebensgeschichte mit hineinnehmen werde, die ich vielleicht einmal unter so einem Titel veröffentlichen werde wie 33 Stufen abwärts. Das ist dann, was später unter dem Titel Der Weg nach unten veröffentlicht wurde. Und diese Dagny-Katastrophe, das war der Tod seiner Tochter, die dann in der Psychiatrie in Österreich zu Tode gekommen ist, die da ermordet wurde. Es wird bald Zeit, denn ich bin schon am Ende der 30. Harriet habe ich verschiedentlich gesucht, aber bisher ohne Erfolg. Vielleicht habt ihr die Adresse. Es wäre denkbar und wenn ihr mir dabei helfen könntet, dass ich Peter und vielleicht auch Harriet, wenn sich gewisse bürokratische Schwierigkeiten überwinden lassen, mit nach drüben nehmen kann. Ich selbst habe hier von dem Intergovernmental Committee den neuen staatenlosen Pass, der ja irgendwie auch auf Angehörige Ausdehnung findet. Nach Deutschland ruft mich nichts. Die letzten Jahre dieser Zwielichtatmosphäre und dieses Seiltanzens um die Tarnung haben mich stärker mitgenommen, als ich es wahrhaben wollte. Ich bin praktisch am Ende und wenn ich physisch weiter zu leben gezwungen bin, so bedarf es noch einer großen Kraftanstrengung, diesem Leben auch einen neuen Inhalt zu geben. Von Reichenbach habe ich gehört, dass es euch soweit ganz gut geht und ihr eine zusagende Beschäftigung gefunden habt. Ich wünsche euch weiterhin und zwar allen beiden viel Glück. Herzlichen Gruß, Franz. Pulling at your collar, pulling at your collar. Ja, das ist Lydia Land von ihrer Platte 1313 aus dem Jahr 1982, das Lied This Side of Nowhere. Und wir gehen jetzt wieder zurück ins Buch und in die Zeit, wie sie sich vorwärts und rückwärts bewegt und wie sie manchmal in schwarzen Löchern versinkt. Das wird auch thematisiert in dem Roman Außer sich von Sascha Mariana Salzmann. Schon in dem Roman vorangestellt sein Zitat von James Baldwin, das auf das Erinnern und Nichtvergessen zurückkommt. Die Zeit vergeht schnell, sie bewegt sich nach vorn und zurück und trägt dich weit fort. Und keiner weiß mehr über sie als das. Sie trägt dich durch ein Element, das du nicht verstehst, in ein anderes, an das du dich nicht erinnern wirst. Aber etwas erinnert sich, wenn man so will, kann man sagen, dass etwas sich rächt. Die Falle des Jahrhunderts, der Gegenstand, der nun vor uns steht. Das ist ein Zitat aus dem Buch A Street and No Name von James Baldwin, das sich auf die 50er und 60er Jahre in den USA bezieht. Und auch in dem Roman Außer sich von Sascha Mariana Salzmann ist die gewaltförmige Wiederkehr der verdrängten Geschichte ein Thema. Aber begeben wir uns doch hinein in den Anfang. Der beginnt mit einer Erinnerung. Geschildert wird die aus der Ich-Perspektive erzählende Romanfigur Alissa als Kind, wie sie zum ersten Mal nach Hause fährt. Zu Hause ist in diesem Fall das Russland der späten 90er Jahre, aus dem die Familie nach Deutschland emigriert ist. Einmal im Jahr werden die dort gebliebenen Großeltern besucht, die eigentlich nachkommen sollten nach Deutschland. Die Eltern sind als jüdische Flüchtlinge aus Moskau nach Deutschland gekommen, auch um dem dort zunehmenden Antisemitismus zu entfliehen. Diese Kindheitserinnerungen ziehen sich durch den ganzen Roman. In der Gegenwart begegnen wir der nun erwachsenen Alissa, die sich nun verkürzt Ali nennt, auf dem Fußboden des Atatürk-Flughafens in Istanbul, wo sie einen Hähnchenknochen rauswürgen möchte, den sie eigentlich gar nicht gegessen hat. Es ist ein vielleicht nur erinnerter Hähnchenknochen, der ihr da in der Kehle sitzt. Auf der Suche nach ihrem Zwillingsbruder Anton ist sie nach Istanbul gelangt und ihr Freund Elias kommt von dort aus Istanbul. Sie hat also eine Anlaufstelle da. Sie landet erstmal bei dem Onkel von Elias, nämlich dem Kemal. Der versucht ihr zu helfen bei ihrer eigentlich irgendwie aussichtslos erscheinenden Suche, denn Anton ist in dieser Riesenstadt Istanbul nicht aufzufinden. Sie beschreibt uns dieses Istanbul, die Stadt der Proteste um den Gezi-Park, kurz vor der Eskalation der Proteste im Juni 2013. Ja, man wundert sich manchmal, wie schnell da die Zeit vergeht. Irgendwie ist mir das, als wäre das noch nicht so lange her. Es war im Jahr 2013. Nach und nach lernt Ali dort mehr Leute kennen. Sie fängt was an mit Katharina, die aus der Ukraine nach Istanbul gekommen ist, um dort sehr mysteriöse Singvogelfänger zu treffen und die dort schließlich als Tänzerin arbeitet. Eigentlich ist Katharina Kato. Sie legt ihre weibliche Sozialisation ab, nimmt dann Testosteronpräparate und wird zu diesem Kato. Ali geht immer mehr ihren eigenen Weg in dieser Stadt und als Leser taucht man mit ihr da hinein. Eine äußerst lebendige Stadt ist dieses Istanbul mit einer lebendigen Halbwelt, um mal dieses äußerst mondäne Wort für eine queere Szene zu benutzen, die man angesichts der Nachrichten, die uns heute aus der Türkei erreichen, sich da gar nicht mehr so gut vorstellen kann. Gleichzeitig erzählt sie uns die Geschichte ihrer Familie in der Sowjetunion. Eine Geschichte der Kriege, Katastrophen und Heldinnen und Helden. Das ist insbesondere die Geschichte ihrer Urgroßmutter Etinka oder Etja und ihres Urgroßvaters Alexander oder auch Shura, die sich als Ärzte in den schlimmsten Zeiten des Zweiten Weltkriegs da in der Sowjetunion bewähren müssen. Und auch nach dem Krieg wird es für die beiden nicht wirklich besser. Zumindest wird es nicht besser für Ärzte mit jüdischen Vorfahren. Die jüdische Identität bleibt allein durch die beständigen Angriffe von außen bestehen und von Bedeutung. Aber die Familie steht zum Sozialismus und wurstelt sich so irgendwie durch. Mit etwas Glück dann sogar unbeschadet. Lesen kann man diese Ausflüge in die Geschichte ziemlich gut. Ein bisschen schwieriger fand ich beinahe die in der Gegenwart angesiedelten Teile dieses Romans in Istanbul, weil man dort so quälend im Ungewissen belassen wird. Wer ist diese Alissa oder dieser Ali? Ali kriecht dort emotional so ein bisschen auf dem Zahnfleisch umher und man weiß nicht so recht, wohin die Reise geht. Aber neugierig macht der Roman auf jeden Fall auf diese Stadt Istanbul. Man möchte eigentlich gleich nochmal in die türkische Gegenwartsliteratur eintauchen, falls es sowas gibt oder geben kann. Hier neben mir liegt der Roman Schnee von Orhan Pamuk, den ich vor einer Weile schon gelesen habe. Ähnlich wie darin geht auch die Handlung in außer sich manchmal wunderlichen Verzweigungen nach. Ali lässt sich von augenblicklichen Gefühlen leiten und im zweiten Teil des Buches werden uns irgendwie spiegelbildlich noch die Erlebnisse ihres Zwillingsbruders Anton in Istanbul erzählt, die uns schließlich dann zur Gänze an der Identität Alis zweifeln lassen und uns die Frage erscheinen lassen, ob dieser Anton wirklich existiert. Sind die Zwillingsgeschwister vielleicht doch nur eine Person? Sascha Mariana Salzmann nimmt den Leser und die Leserin immer mehr auch mit in eine Betrachtung ihrer Romanfiguren von außen und in eine Betrachtung von Erinnerungen, die aus einem anderen Winkel auch ganz anders erscheinen könnten. Damit eröffnet sie ein ganz schönes Experimentierfeld für das Nachdenken über autobiografische Wahrheit und das Schreiben über Erinnerungen an sich. Und die Leser und Leserinnen sind schließlich auch ein bisschen außer sich. Zumindest habe ich mich so gefühlt an einem bestimmten Punkt, dass eigentlich dann auch vielleicht noch eine Querverbindung zu Franz Jung zu ertasten, der ja auch einen guten Teil seines Autorendaseins mit dem Schreiben für Theater zugebracht hat. Mariana Salzmann ist ja ebenfalls Theaterautorin am Gorki-Theater, leitet sie das Studio Ja oder so ähnlich mit in Berlin. Und der zweifelnde Blick auf die Erzählfiguren ist auf so einer Art Bühne vielleicht auch irgendwie viel naheliegender, obwohl man diesen Blick eigentlich, der ist so präsent in der Gegenwartsliteratur, dass man ihn vielleicht nicht nur auf Theaterautoren und Autorinnen begrenzen kann. Als ich den Roman gestern früh zu Ende gelesen habe, ist mir noch was Lustiges passiert. Ich bin nämlich aus unerfindlichen Gründen um 6 Uhr früh aufgewacht und habe mir unter meinem dicken Federbett die letzten 50 Seiten des Romans vorgenommen. Das ging dann soweit auch ganz gut, denn das Buch liest sich wirklich sehr flüssig. Auf den letzten 50 Seiten wird die Geschichte von Anton, also dem Zwillingsbruder von Ali in Istanbul, in sowohl poetischer wie auch bedrückender, aber auch ein bisschen wie im Traum wandelnder Sprache beschrieben. Ich kam im Buch dann um 6 Uhr früh eigentlich ganz gut voran. Dann bin ich aber auf Seite 363 eingeschlafen und der Roman hat genau 365 Seiten, das muss man dazu sagen. Irgendwie bin ich immer wieder dann kurz aufgewacht in meinem Bett, habe 2 oder 3 Zeilen gelesen und dann im Halbschlaf die Handlung oder das Lesen in der Handlung selber weitergeträumt. Sogar das Zu-Ende-Lesen des Romans habe ich geträumt in meinem Bett, bis ich dann durch Schlaftrunken das Umblättern auf Seite 364 geschafft habe und jetzt auch wirklich am Ende angelangt bin. Und jetzt hören wir noch mal ein Stück Musik. Lissy Mercier de Clun. Thank you. das war Lizzie Mercier-Desclos oder wie sie sich damals genannt hat, Rosa Werthoff mit dem gleichnamigen Lied. Rosa Werthoff, was sich vielleicht auch ein bisschen auf Ziga Werthoff, den bekannten sowjetischen Filmemacher, bezieht. Damals allerdings in New York, auch ca. 1979 entstanden. Ja, und jetzt haben wir immer noch ein bisschen Zeit und wir beschäftigen uns mit dem Gedicht. Damit beschäftigt habe ich mich schon im Dezember. Da wurde nämlich der erste Auswahlband mit Gedichten von Keith Waltrop veröffentlicht. Der erste Band einer Neuübersetzung seiner Gedichte, denn erschienen sind die Gedichte schon zuvor mal, nämlich 1995 in der Ostberliner Edition Gallref. Nun aber ungleich umfangreicher und auch aktualisiert, denn Keith Waltrop hat seit ca. 1961 jede Menge Gedichte veröffentlicht und auch nach der ersten deutschen Übersetzung 1995 zahlreiche Gedichtbände in englischer Sprache veröffentlicht. Gleichzeitig hat er seit 1961 mit einer vermutlich, wie ich mir das immer so vorstelle, in seinem Keller untergebrachten Druckmaschine, vielleicht ist er auch auf dem Dachboden untergebracht oder tatsächlich möglicherweise in einem separaten Raum, in seinem kleinen Verlag Burning Deck jede Menge schöne kleine Gedichtbände herausgebracht. Seit den 80er und 90er Jahren auch viele Übersetzungen aus dem Französischen und aus dem Deutschen und hat sich da auch sehr verdient gemacht durch diese Übersetzungen, weil da in Amerika auch nicht so viel von diesen sehr randständigen Dichtern und Lyrikern präsent ist. Das hat ihn mir eigentlich besonders sympathisch gemacht, da ich selber mal Drucker gelernt habe und Keith Waltrop auch wirklich schöne Bände gedruckt hat. Außerdem besticht dieser Dichter durch seinen Humor, den man sowohl aus seinen Gedichten wie auch aus Interviews herauslesen kann. Ich habe also einen der Übersetzer seiner Neuausgabe aufgesucht, nämlich Jan Kuhlbrot, und habe ihn gefragt, wie er eigentlich auf Keith Waltrop gestoßen ist. Und das hören wir jetzt. Gewissermaßen draufgestoßen worden, weil Elke Erb, die mit Keith Waltrop und Rosemarie Waltrop befreundet ist, hat mir einfach mal irgendwann, eben so um 2008, 2009, ein paar Bücher in die Hand gedrückt von Keith Waltrop in Englisch und hat gesagt, hier, schau mal. Und da habe ich geschaut und war ziemlich begeistert und habe gleich angefangen, eins zu übersetzen. Und ja. Und darüber kam halt die Beschäftigung zustande und mich hat das in verschiedener Hinsicht wahnsinnig fasziniert. Einerseits in dem Band, den Elke, oder den ich damals angefangen habe, da gibt es so eine Korrelation zwischen Prosa und Lyrik, also Lyrik, die in Prosa umschlägt und umgekehrt. Und das kommt mir selber auch sehr entgegen. Dann gab es da eben reflektierende Passagen, philosophische Passagen drin in dem Buch und so. Und das war im Prinzip genau das, was mich überhaupt an Literatur interessiert. Und ja, und da war ich halt ziemlich begeistert und habe selber angefangen zu übersetzen und habe aber dann auch noch David Frühauf gefragt, ob er mitmachen mag. Und dann haben wir eben angefangen, so einen Übersetzerkreis zusammenzubasteln und haben eben angefangen, aus diesem Boost, aus diesem Werk halt eine Auswahl herauszusuchen. Und ja, und dann haben wir eben Verlag gesucht und vermeintlich erstmal einen gefunden, aber der ist leider pleite gegangen. Also, aber Gottlob gibt's den Gutleut Verlag in Frankfurt und Michael Wagner, und der war auch ziemlich begeistert eben von den Sachen, die wir ihm zeigten. Bis jetzt war ja auch noch nicht so viel von Keith Waltrop und auch von Rosemarie Waltrop, seiner Frau, auf Deutsch erschienen, oder? In 1995 bei Edition Gallref. Ja, das gab ein Sammelband, so, der vollkommen untergegangen ist, von dem niemand irgendwie groß was mitbekommen hat. Und das war eigentlich die einzige Veröffentlichung von Keith. Ich habe dann mal was in der Edit gemacht, in verschiedenen Zeitschriften und so. Aber buchmäßig war das eben dieses Gallref-Buch das einzige, und das ist auch kaum zu kriegen. Da waren auch ganz verschiedene Übersetzer damals damit beschäftigt. Und nee, eigentlich ist das jetzt die erste, aber gleichzeitig auch eine relativ repräsentative Auswahl, die wir gemacht haben, die eigentlich über alle Werke und Schaffensperioden reicht, eigentlich aus. Also es geht 68 los und endet irgendwann 2013, 2014 aus den Büchern, die wir geschaut haben. Ben Lerner hat uns sehr geholfen. Ben Lerner verwaltet quasi im Vorlassen von Kies in New York an der Universität. Und die haben damals auch, die haben schon angefangen, das alles zu scannen und so, alles digital zu machen. Deshalb haben wir auch einige oder ziemlich viele Texte eigentlich ziemlich schnell bekommen, digital, und konnten da auswählen. Und auch Ben Lerner hat schon mal sowas wie eine Vorauswahl gemacht, weil es, er ist ein intimer Kenner. Ja, auch ein immens vielfältiges Werk, auch verschiedene Formen hat Keith Waltrop da ausprobiert, auch weil er selber auch Drucker war vielleicht und seine eigenen Werke da seit circa den 60er Jahren, den frühen 60er Jahren auch selber gedruckt hat und auch die Werke anderer Autoren. Er hatte ja diesen kleinen Verlag Burning Deck. Genau. Und warst du vorher mit der amerikanischen Lyrik gut vertraut irgendwie? Also da gibt es ja schon verschiedene, man hat so seine Lieblinge vielleicht, aber konntest du das gut einordnen da oder hat sich das gar nicht so interessiert, wo das einzuordnen ist da halt? Naja, es hat mich dahingehend schon interessiert, weil es eine ganze Menge amerikanische Lyriker gibt, die ich dich. Also erstmal ist natürlich das ein Ozean, den kann man nicht übersehen. Die amerikanische Lyrik ist wie, eigentlich wie auch die deutsche, wenn man sie von ferne sieht, eigentlich nicht zu überblicken. Also es gibt unglaublich viele Strömungen, unglaublich viele Schulen und so. Aber Keith Waltrop gehört so mit am Rand. Oder Keith Waltrop ist ein Solitär, aber hat natürlich Kontakte, beziehungsweise kann man da Rückschlüsse ziehen auf andere Schulen, vor allen Dingen eben auf die Language School, also da immer mit so einem doppelten, so ein Ist-Gleich zwischen den Buchstaben. Die sind so hervorgegangen aus der Black Mountain Geschichte und da gibt es schon ein paar, die mich irgendwie sehr faszinieren, also Charles Bernstein zum Beispiel. Und habe ich mich schon interessiert. Aber der Punkt ist halt wirklich, dass, also bei Keith Waltrop ist es schon so, dass das genau den Punkt getroffen hat, den finde ich auch in der deutschen Lyrik kaum, der mich an Lyrik interessiert. Also das fand ich schon ziemlich faszinierend. Prodigy plowed boy from deep white letter piss a spray mislays the blonde of leech hurt and hell bent the scent of din and heaven sent a crown of thorns on haloed head. Ja, und wir hören jetzt noch ein Gedicht von Keith Waltrop und dann geht's auch mit dem Interview nochmal weiter. Ihr hört jetzt das Gedicht To Rosemary and Bud Kissingen. From Windfall Losses, published 1977, but the book was actually finished by 1970. To Rosemary in Bud Kissingen. I just squashed a fat fly who was buzzing me, but he's more disgusting dead. If we go by numbers, my old zoology prof used to say, this is the age of insects, more specifically, of beetles. This is also the age of information. I hope the church bells of Bad Kissingen aren't keeping you awake, though it's nice. Hearing tones decay, you won't let the bells chase you to church. Somebody just the other day claimed that you and I haven't any roots. He thinks that's bad. It's true enough that we've fallen between two generations, one drunk, the other stoned. The one has inhibitions to get rid of, you know what that means, liquor and analysis. The other, a great blank space to fill. The wars of the young, I think, will be wars of religion. But all this letter is really meant to say is that you should leave those Kraut Quasimodos at their Glockenspiels and hurry back here, because whatever we don't see together has for me always a dead spot somewhere, even though I know that one place is much the same as another, and all the air we could breathe anywhere in the world has already numberless times been the breath of a fern and a marigold and an oak. Du hast ja selber recht unterschiedliche Formen, vielfältige Sachen veröffentlicht und vielleicht spricht denn das dann natürlich auch bei anderen an, wenn man das da auch wiederfindet, so eine, obwohl Keith Waltrop natürlich keine Prosa oder nicht viel Prosa geschrieben hat, gar keine. Ja, aber er hat halt Gedicht. In verschiedenen Bänden quasi eine Mischform gefunden, zwischen Mischform und Prosa. Auch zwischen Essay, also zum Beispiel Silhouette of the Bridge, lässt sich nicht einordnen. Es hat essayistische Passagen, es hat Prosa-Passagen und es hat eben auch Gedichte dazwischen. Und das ist eigentlich, glaube ich, das Faszinierende daran. Und die Operation mit dem Gedanken, auch mit philosophischen Theoremen und so, das finde ich schon eben spannend. Und dann aber eben diese Rückbindung auch immer wieder ins Private. Also da gibt es plötzlich eine Passage, wo er drüber schreibt, wie sein Vater sein Tagebuch findet und reinschaut. Und so. Also und solche Geschichten, also das ist, glaube ich, das, was mich da wirklich am meisten eigentlich gereizt und abgeholt hat auch. Ja, der steht auch so ein bisschen zwischen den Stühlen und zwischen den Generationen vielleicht. Also man findet da einerseits so Sachen, die so durchaus an diese, ja, in Providence sehr nahegelegene New Yorker Schule halt so eine Alltagslyrik halt, oder wenn man das so über den Tee in der Tasse und den Kaffee. Genau. Und dann andererseits aber auch wird da so Wittgenstein, also wird über Sprache nachgedacht halt und wird halt auch so eine Formenvielfalt, dass er dann auch keine Probleme damit hat, mal wieder was ganz anderes zu machen. Ja, und das ist aber gerade das Faszinierende, die Engführung des unmittelbar Privaten, eine Korrespondenz mit seinem Zahnarzt und die Beschreibung der Probleme mit einem Backenzahn kurz zu schließen mit philosophischen Theoremen oder auch religiösen, also theologischen Problemen. Was eben einem so einfällt beim Zahnarzt, wenn man da im Wartezimmer sitzt. Ja, ja, vielleicht so, aber ich glaube, es ist halt einfach auch, dass man sich aus seinem Arbeitszimmer in die Welt bewegt und wieder zurück und dass das eben irgendwo kurz geschlossen bleibt. Ja. Ja, ein bisschen ist Keith Waltrop vielleicht auch so ein Sammlertyp, also in so einem frühen Gedicht, oder ich weiß nicht, so früh ist es gar nicht, der Antiquar, da wird das auch so ein bisschen angedeutet, halt, was sich vielleicht auch aus dieser Existenz als Drucker und Kleinverleger so ein bisschen ergibt, als Übersetzer, dass man eben auch so eher, also eine Freude hat an diesen Orten, die man da halt schafft, an denen man vieles Material versammelt. Und das dann irgendwie sich über diesen Ort freut, den man halt da geschaffen hat, wie eben so eine Art Bibliothekar, Archivar oder Drucker, Verleger, der so einen Raum für Dinge schafft, die nicht unbedingt seine eigenen nur sind. Und er hat eine große Sensibilität für den Weltklang oder für das, was an Geräusch an uns auf uns einströmt. Zum Beispiel beschreibt er in einem Gedicht über einen eigentlich relativ langen Zeitraum das Geräusch, das ein Entwerter im Pariser Nahverkehr macht. Ja, also dieses Stempeln auf den Fahrschein drauf. Ja. Entwerter oder? Ja, ja, aber er findet, und das heißt wohl auch so ähnlich in Frankreich, er findet nämlich das Wort auch sehr, sehr interessant. Ja. Ja, also, ja. Das ist ziemlich faszinierend. Ach, die John Barton Wolgamut Society hat er gegründet, genau, da steht's. Also das ist ja auch eine Gesellschaft, die, kennst du die Geschichte dahinter, hinter dieser John Barton Wolgamut Society? Nee, nicht direkt. Das ist ja, er hat zufällig in einem Antiquariat scheinbar da in Kansas, wo er da gelebt hat, oder in seiner früheren Phase da ein Band von John Barton Wolgamott gefunden. Ein ganz obskures Buch, das ganz verstaubt rumlag, und dann hat er da so ein bisschen nachgeforscht. Also das ganze Buch scheint nur aus Namen bestanden zu haben, über vermutlich 150 bis 200 Seiten. Also eine ganz eigenwillige Form von Text. Und er war dann so fasziniert davon, dass er die John Barton Wolgamott Society gegründet hat an der Universität, wo er da noch Student war. Hat dann auch quasi das erste Werk von ihm, was er herausgegeben hat, war dann nämlich ein Werk der John Barton Wolgamott Society, so eine Art Sammelband dann, seine erste Veröffentlichung 1961. Und ja, der war relativ jung und hat da eigentlich sich auch mit Theater beschäftigt und mit anderen Sachen noch. Also Das an amerikanischen Universitäten, dass man, also es gibt ja an jeder Uni da auch ein Studententheater und so weiter. Da ist auch ziemlich viel passiert, gerade in den 60er und 70er Jahren. Also das war, glaube ich, eine ziemlich spannende Zeit, da zu studieren. Oh, thank you. First I'll read from A Windmill Near Calvary, 1968. Conversion. I am already sweeping towards my most permanent state. Keith means wind, according to what to name the baby. There is a paradise promised for those who despise whatever turns, flesh going sour, and I have despised it. But I have been converted. Stock dreams can be flicked on, the assured voice forming first and then slowly its radiant body, but they fulfill no wish of mine. All my airier hopes have dwindled to a momentary point of light disappearing. Reality is what does not change, i.e., reality is what does not exist. Held desperately, all my past sins I attribute to a commerce with angels, someone else's. The earth brings forth of itself, and the rest is only worth a thought. Now faces crop out of the most random, inorganic patterns, usually nobody's in particular. I take them as a less specific, less beautiful allegory of spring. Sometimes at night, my head swerves in a rising spiral of labyrinthine vertigo, descending only in the arc of sleep. But I have learned to like the dust I am fed by winds that shift across an actual world. I am already what I will be later, and the cycles shorten. I owe letters to so many, I doubt that I will ever catch up now. Splints in my brain. I've carved knives in my hair. It's every man's dream. Ja, das war nochmal Lydia Lunch von ihrer Platte Queen of Siam aus dem Jahre 1980, glaube ich. Knives in my train, Messer in meinem Abflussrohr oder Messer in meiner Regenrinne. Was heißt denn das? Ja, jetzt geht's weiter mit dem Gedichtinterview mit Jan Kohlbrot zu dem Werk von Keith Waltrop. Ja, also dann dieser ersten Veröffentlichung schildert er auch noch, wie begeistert er eigentlich auch war. Also eigentlich wird da so ein fingierter Beat-Abend in dieser Stadt, wo er dann ist, geschildert, wo halt die Autoren unter falschem Namen auftreten und so tun, als wären sie angesagte Beat-Autoren aus San Francisco. In Wirklichkeit waren sie, glaube ich, nur aus der eigenen Stadt halt. Und das zeigt aber auch, dass die so ein bisschen, also Beat war da schon nicht mehr ganz so frisch, 1962 oder so oder 61. Ja, es wird da auch geschildert in dem Vorwort, dass da halt viele Männer in Lederjacken sitzen im Publikum und dass da viele Frauen sind, die nicht gekämmt sind und so. Also ganz lustig, das wird da einerseits so persifliert, weil die auch nicht so richtig eben dazugehören, weil sie sich in der Provinz befinden halt. Andererseits wird es auch ein bisschen, also ist es schon auch echt, glaube ich, dass sie halt auch wirklich natürlich als Studenten sich damit identifizieren können. Aber das war vielleicht auch dann später. Ich glaube, wenn er da was übernommen hat von dieser Beat Generation, ja. Ist es, glaube ich, aber nicht das. Also ist vielleicht die Kompilation von verschiedenen Momenten, die man zusammensetzt, nur dass er sich dann ganz anders bedient, sozusagen. Ja. Also für ihn tauchen dann eben Philosophinnen auf, wie Simone Weil und so, und da wird daraus kompiliert. Und die Form des Auftretens ist dann wahrscheinlich auch wesentlich weniger grachig als bei den Beat-Autoren im späteren wahrscheinlich. Ja, irgendwo schreibt er in einem Gedicht, dass da viel getrunken wurde und später wurde viel gekifft und er war irgendwie dazwischen oder so. Ja, vielleicht, ja, das ist das so, was das Faszinosum auch dieser Beat-Generation ausmacht, ja, diese exzessive Selbstzerstörung, kann man sagen, ja, das, die im Nachhinein dann vielleicht, ja, auch ein paar hat nicht lange leben lassen. Ja, man möchte auch nicht unbedingt mitmachen. Also man möchte nicht William S. Burroughs sein oder so unbedingt. Nee. Nee, ich finde auch jetzt Burroughs Texte für mich zum Beispiel verlieren auch nach einer gewissen Lektürezeit einfach. Mhm. Ja. Weil da kommt irgendwie, da tritt kaum was dazu. Mhm. Was anderes ist bei Charles Plümmel, der auch aus dieser Zeit kommt, aber der dann eben so einen Turn ins wirklich extrem Politische gemacht hat. Und so, das finde ich dann schon, und der lebt noch, ne? Also weil er hat sich eben nicht totgesoffen. So. Auch Burroughs ist ja relativ alt geworden. Ja, wenn man seine Bücher da liest, dann denkt man das eigentlich nicht so. Ja, was sind so die Motive, das hatten wir schon kurz angesprochen, die einem so in den Gedichten von Keith Waltrop begegnen? Also sind natürlich viele Motive in über 40 Jahre. Siehst du da auch eine Änderung, weil du hast ja auch die späten Gedichte gelesen? Also ja, ich bin auch quasi dann erst im zweiten Band mit meinen Übersetzungen, weil das die späteren Sachen sind. Die Motive sind einerseits, also es geht doch relativ, sagen wir mal, in Anführungszeichen privat los. Ja. Es gibt immer einen Blick auf familiäre Situationen und eigentlich sehr intime Situationen. Und aber schon von Anfang an wird das eben angereichert mit theoretischen Reflexionen und Es wird immer das individuelle Kleine wird eigentlich immer einem Allgemeinen quasi konfrontiert. Und da wird geguckt, was da eben dann passiert, was sich da quasi ergibt aus dieser Konfrontation. Klingt ein bisschen sehr hart, aber das ist eigentlich eigentlich eine Abfolge von Reflexionen. Was er macht, er ist, er kompiliert von Anfang an eigentlich und er, ja, er setzt das neben. Also eine Collage. Ja, er kollagiert, genau, von relativ von Anfang an. Mhm. Deshalb, und er beschäftigt sich auch mit der Collage. Also hier in dem Buch, da ist ein Essay drin, der ist nicht direkt im Buch, sondern der ist gedruckt auf den Schutzumschlag. Wenn man den auffaltet, findet man dann diesen Essay. Über sein Verhältnis zur Collage und über sein Verhältnis zu Kurt Schwitters zum Beispiel. Also das heißt, er reflektiert auch sehr viele europäische Bewegungen. Und auch in den späten Werken gibt es dann plötzlich eine Reaktion von ihm auf einen Text von Kurt Tucholsky. Das passiert in Deutschland kaum noch, dass sich jemand auf Kurt Tucholsky in der Form bezieht. Und bei Keith Waltrop passiert es aber dann eben in den späteren Texten. Und da collagiert er auch und guckt, wie er mit Originaltext von Tucholsky umgehen kann und experimentiert mit der Reimform. Das kommt auch erst später, dass er eben wieder so in so einen Reim-Modus gerät. Das finde ich übrigens total spannend, weil also gereimte Gedichte zu übersetzen, das ist nämlich einerseits eine Herausforderung, andererseits ist das, da lernt man so unglaublich viel übers Reimen. Ja, was man so eigentlich nur quasi ad hoc macht, oder was ich bislang nur ad hoc gemacht habe. Da muss ich aber wirklich suchen, weil es gibt diese Vorgabe und da lernt man unglaublich viel. Da ist Übersetzen cool. Also hast für die eigenen Texte. Hast du vorher schon aus dem Englischen übersetzt oder aus anderen Sprachen? Also man hat ja eh so Hilfsmittel heute. Eigentlich ständig. Es misslingt oft. Ich habe auch ich bin an der Schule gequält worden mit Englisch und Russisch und war eigentlich ein Sprachidiot. Also ich konnte das nicht wirklich gut Fremdsprachen lernen. Aber diese Beschäftigung mit fremdsprachiger Lyrik, das funkt dann. Also ich habe auch so ein bisschen versucht, aus dem Portugiesischen zu übersetzen. Also was halt die Sprachenbegriff betrifft, die ich halt irgendwann mal übergeholfen bekommen habe. Ja? Also zuallererst Russisch und Englisch natürlich. Ich meine, der DDR war ja das Englische vielleicht auch noch so ein bisschen stiefmütterlich. Naja, es war ein Political English. Wir haben einiges erfahren über den Sieg der Arbeiterklasse, aber nicht über Toiletten. Ja. Also für die Alltagslyrik ist es nicht so gut gewesen, vielleicht. Nee, aber dann die Beschäftigung mit Lyrik und so erweitert natürlich die Lexik auf jeden Fall. Also natürlich geht es nicht ohne Wörterbuch und so. Was sich eben nicht groß unterscheidet, ist die Grammatik zwischen dem Political English und dem anderen. Also damit kann man dann doch was anfangen. Und Englisch hat halt ein paar sehr schöne Zeitformen zum Beispiel, die wir im Deutschen nicht haben. Und so. Das fetzt schon. Ja. Das macht Spaß. Aber das Faszinierende bei Waltrop ist eigentlich, dass da die Auseinandersetzung mit dieser Sprache zusammenkam und gleichzeitig eine Begegnung mit einem Schreibstil, der mir unglaublich nah war. Also das ganz Fremde, Englisch ist nicht ganz fremd, aber immerhin das Fremde und hat mir auch was Vertrautes entborgen und das fand ich schon faszinierend. Und Waltrop hat wahrscheinlich nicht so einen typischen Sound oder sowas, weil er hat ja so vielfältige Formen erprobt und da kann man vielleicht nicht so, aber dennoch hat er sowas sehr Eigenes, sowas Lakonisches, finde ich halt sowas. Ich meine trotzdem, ja, er hat ganz viel ausprobiert und ganz viele verschiedene Formen getestet sozusagen, aber trotzdem gibt es trotzdem einen Sound. Ich meine mittlerweile ein Waltrop-Gedicht erkennen zu können, auch wenn es nicht Keith Waltrop oben drüber steht. Das hat ein bisschen was mit der Denkbewegung zu tun, die in den ganzen Gedichten auch vorkommt. Und eben jenes Konfrontieren etwas ganz Privaten mit einem Philosophem allgemein. Dann kommen eben plötzlich bei einer Zahnarztbehandlung im nächsten Abschnitt plötzlich arabische Mystiker aus dem Mittelalter. Ja. Mhm. Und die fügen sich mal komischerweise richtig gut ein. Mhm. Also so, oder eben Simone Weil, also Mystiker überhaupt, mhm, scheinen ihn arg interessiert zu haben. Mhm. Ja. Also ich stelle mir immer Keith Waltraub als so jemanden vor, der in seinem Lesezimmer am Kamin sitzt und andererseits aber diese Druckmaschine im Keller stehen hat. Also der scheinbar gern öffentliche Verkehrsmittel benutzt. Ah, okay. Weil die kommen oft vor, also so Vorortzüge und Straßenbahnen. Gibt es das in Providence wahrscheinlich? Ich kann mir die Stadt gar nicht vorstellen, so eine Uni-Stadt, so eine typische. Ja, in Providence gibt es die M-Crow, Elfbahn. Hm, also das weiß ich nur aus den Texten. Ja. Und manchmal, wenn man da nachts fährt, scheint da eine ganz eigenwillige Stimmung zu sein. Ja, das scheint in den neueren Texten, weil in den alten, aber vielleicht kann ich mich auch noch nicht dran entsinnen. Ja, das ist. Nee, in den alten kommt die jetzt nicht so vor. Also. Hm. Aber Providence kommt explizit zentral vor in vielen Texten, also die Stadt, in der er lebt. Hm. Ja, das ist ja eigentlich auch interessant. Hast du eigentlich vor einer Weile, kam im Kino der neue Jim Jarmusch-Film Patterson, hast du den gesehen? Ah, schade. Ja, da geht es ja eigentlich auch um William Carlos Williams und auch darum, vielleicht so eine Stadt zu haben, wo man dann, also William Carlos Williams hat ja auch ein sehr vielfältiges Werk, also in der das Frühwerk hat sich dann sehr unterschieden vom späteren und gerade dieser Patterson-Zyklus, ja, trotzdem hat er auch einen ähnlichen Klang gehabt, der sich durchgezogen hat. Und dann, also mich hat das sehr daran erinnert, mich hat das ein bisschen irritiert, dass Waltraub, ich habe viele Interviews jetzt nochmal gehört mit Keith Waltraub, dass er nie William Carlos Williams erwähnt, aber wahrscheinlich ist das dann trotzdem so, dass man. Es gibt Autoren, die man kennt, weil man die kennen muss. Mhm. Die, also es ist ja im Deutschen auch so, hier spricht auch niemand von Goethe in einem Interview oder vielleicht, weiß ich nicht, Gottfried Benn spielt hier so eine Rolle, dass ihn jeder irgendwann mal erwähnt. Aber es gibt ganz viele wichtige Autoren, auf die kommt man einfach nicht im Gespräch, weil die sind so Sediment, kulturelles. Und ich denke, dass William Carlos Williams auch dazu gehört. Mhm. Das ist so. Ja, berühmt halt, ne? Sozusagen. Ja, mich hat das eigentlich auch gefreut, dass mich Keith Waltraub dann auf viele andere Autoren jetzt so ein bisschen gestoßen hat. Er hat Robert Creeley erwähnt, halt als Einfluss. Also ich habe selber eigentlich nur ganz oberflächliche Kenntnisse der amerikanischen Lyrik, also so die Beat-Autoren kennt man so ein bisschen. Dann Williams kannte ich ein bisschen, aber dann diese verschiedenen Schulen der 50er und 60er Jahre, was ja so eine wirklich Zeit war, wo in den USA so viel passiert ist und ja auch in Deutschland eigentlich viel passiert ist. Also, ja, aber das Problem ist, dass nur die Beat-Autoren eigentlich in Deutschland in der Form und breit rezipiert wurden. Das ist ja eigentlich klar, logisch, von Jugendlichen und dann auch bringt man der damals diese Anthologie herausgegeben hat von Beat-Autoren und so, die in Deutschland unglaublich breit rezipiert wurde, also zumindest in Westdeutschland. Im Osten war es eher nicht so. Die auch über die Popkultur dann vielleicht so eine Art Vermittlung erfahren haben, halt, weil das hat ja da als Verstärker vielleicht funktioniert. Und ich glaube aber wesentlich einflussreicher auf die amerikanische Literatur und Lyrik in Amerika war eben diese Black Mountain Gruppe, ja. Also auch die auch faszinierend war, weil ganz viele verschiedene Kunstrichtungen da zusammenkamen. Ja. Also Musik, John Cage war am Black Mountain College und tausend andere, ganz viele ehemalige Bauhauslehrer waren am Black Mountain College und haben da Handwerkskurse gegeben und so. Ja. Aber über das ging eine Zeit lang eben, verschwand das quasi hinter dieser Beat-Generation, die natürlich laut war. Das ist aber so, in den letzten 15, 20 Jahren wird da einiges aufgeholt und ziemlich viel auch übersetzt, neu übersetzt, reingeholt und da eben diese Language Group, Charles Bernstein und so, Bernstein und so weiter, die, die dann jetzt hier in Deutschland rezipiert werden. Und wir hoffen ja, dass jetzt natürlich jetzt auch eine Keith Waltrop-Rezeption vom Zaun bricht und alle ganz aus dem Häuschen sind. Und na, auf jeden Fall wird das passieren. Spätestens zur Buchmesse werden die Zeitungen voll sein. From the Garden of Effort, published 1975, a sequence of 10 sections called A Hatful of Flood. 1. Outside the calendar, werewolves and other danger spots. Almost everybody you know is dead. Teeth, nails, and hair, what a moving landscape. 2 segments of horizon haggling over a birthday. 2. Am I a prisoner? Pumpkins by gouging given eyes, nose, grin. Remember me only by what I've said in my sleep. Corridors and boxes swell of little cells. Empty, filled. Time, the fatness of time. 3. A face at the window and I forget I'm indoors. Their language in so many senses. I, a region of you, a region of me. Our system unstable, evidence in time. Enormous eyes of Christians or decadent pagans. Some things I've seen through and vice versa. Worth everything, but not necessarily worthwhile. In different groupings and instant, as if it were an instant. Not bodies, but entities carefully abstracted. The unlived life is not worth examining. 4. What happens at the exact center? Consciousness, merely the environment. Pianos, complex as they are, not to be considered our rivals. I remember everything, and it's all wrong. Jump ahead and no one is alive. Convergence to a web, nearer, farther. Nearer. 5. Bone-like light straining in patterns of a dozen arbitrary figures. Half expected. Fading, I'm dredging between dreams. The obscurer euphemisms, gossip of kindergartens. My proper doorstep and a shadow face down. 6. Absence as object of fetish. History recuperating. Sick with reminiscence unless I remember. Discovering a dead end. Go on and conjecture. The vague concept of arrival. In broad daylight, there were no more symptoms. 7. Joy and pain rejoice the soul being physical. The better games, the hard ones. A sense of tricycling through the void. Or at least a chance of losing. And, well, yes, even if broken, ruled. 8. What carol, what margin of error can compare with the history of France? From one corner of the hall even to the other, the earth, such suspense. Various, more or less, recondite linguistic problems or tea. 9. Your body poses no problem. Still on the surface. This an occasion of lucidity. You reflect, you scatter. Flowing light, your outline. It takes a moment to see you. The sunniest embrace radiates vagueness. Elementary specter. Play our symmetries. Otherwise, clear, dark. 10. Starting from here, a look in all directions, not to be sure at once, the garden of effort. The damned cannot say now. Somebody broke in, but all that was missing were the Polaroids. The scene of the crime could be anywhere, at any time. And I'm always salivating about the maniac responsible. I know that to attack is merely the desire to free oneself from infatuation, that there's a thin line between a love tap and murder with a blunt instrument, that a sharp stick in the eye kills the devil in the soul every time, and night after night those hollow screams echo out through deserted parking lots, that paper oasis littered with lottery dreams. Lacerating myself with memories and the demented visions of some woe-begotten messenger of the Lord who's now living down at the Hangover Hotel where everybody's living hand-to-mouth, trying to get ahead, but shit, a quick jaunt down to the corner store to pick up a 40, a Colt 45, a 50 Jack, a bottle of aspirins, half a dozen condoms, and a carton of cigarettes will bring it down real hard by about $50, and then all you're left with is your dreams, and he'll be dreaming amongst drunks. Yeah, dreaming. Remember in the way it used to be, oh, the way it used to be, shit, the way it still is. Dirt cheap deeds sloppily executed on sheetless mattresses, petty crimes of passion bringing secrets to the surface with blood and alcohol. The scene of the crime could be anywhere at any time. Ja, also Keith Waltrop hat ja auch dann, wenn auch später erst in Burning Deck halt so fremdsprachige Autoren und Übersetzungen halt dann viele aufgetaucht sind. Also es war, glaube ich, erst so ab den späten 80ern, dass mehr französischsprachige Lyrik dann da verlegt wurde und deutschsprachige dann auch in den frühen 90ern. Aber in den 60ern gab es ja auch was für mich sehr faszinierend war, das Museum der modernen Poesie von Enzensberger, was so ein bisschen den Blick darauf gerichtet hat, dann, dass das so eine internationale Verknüpfung auch ist, die Poesie oder die Gedichte, dass da halt, und da war eigentlich ja Keith Waltrop irgendwie auch ein Pionier halt, wenn da auch Sachen erst später verlegt wurden bei Burning Deck, hat er, glaube ich, immer viel so französische Sachen. Das liegt ein bisschen an seiner Profession. Er hat halt aus dem Französischen übersetzt und ziemlich viel Kontakt gehabt. Und dann in den 90ern kann man sagen, wen haben sie gemacht bei Burning Deck? Jüngere, experimentelle Deutsche, also wenn sie übersetzt haben aus dem Deutschen, dann jüngere, damals jüngere experimentelle Autoren wie Ulf Stotterfurt, Monika Rink und so. Also schon auch aus meiner Sicht spannende Sachen, die also sehr Spracharbeiter halt quasi, die übersetzt wurden. Und das sieht man als gewissermaßen auch die Ausrichtung dieses Verlags, das Interesse von Keith und Rosemarie Waltrop an Literatur quasi, die auch forscht, nicht nur darstellt sozusagen. So kann man es vielleicht. Das war auch ein sehr kreativer Verlag. Die Bücher wurden selber gedruckt, selber zusammengebunden und es gab auch Experimente. Es gab eine Postkartenedition irgendwann mal und Lyrik in Umschlägen. In den späten 80ern hat sich Burning Deck dann verstärkt Übersetzungen zugewandt, das hat man jetzt schon. Und was wollte ich denn da noch fragen? Also die Übersetzungen spielen natürlich, also auch in den Texten von Keith eine Rolle. Ne? Es kommen immer wieder Referenzen auf französische und weil es herausragend, ja? Aber auch deutschsprachige Literatur. Also es ist immer wieder da, dass das sich dem Einfluss öffnet sozusagen. Wie war das für dich jetzt, die Übersetzungen, da war jetzt so ein größerer Kreis von Leuten, mit denen man in Kontakt stand, da war Rosemarie Waltrop vielleicht, die ja auch irgendwie vielleicht noch ein bisschen Ratschläge gegeben hat und dann war halt so eine Art Team aus Übersetzern und Übersetzerinnen. Wie war das für dich, die Zusammenarbeit dann? Ja. Na, wir haben relativ autonom gearbeitet, jeweils, also wir hatten diesen Textkorpus, jeder hat sich aus dem Textkorpus die Texte herausgesucht, die er übersetzen möchte. Und dann ging eine relativ autonome Arbeit vonstatten. Und nachdem jeder so seinen Part gemacht hat, haben David Frühauf und ich das quasi lektoriert und nochmal geguckt. Und bei mir war halt das große Glück, dass ich eben diesen unmittelbaren E-Mail-Kontakt zu Rosemarie Waltrop hatte. Das heißt, wenn Fragen aufgetaucht sind, konnte ich mich auch an sie wenden. Das zweite Glück ist, sie ist Deutsche, gebürtige Deutsche. Jetzt ist sie Amerikanerin und Übersetzerin. Und selber Übersetzerin. Und das war schon. Also sie hat uns geholfen, wo es nur ging. Und ja, am Endeffekt müssen wir ihr sehr dankbar sein, ne? dass sie da uns quasi unterstützt hat, überhaupt, dass sie gibt. Und dann, ich bin natürlich auch ein Fan von ihren Sachen. Also ich, da könnte vielleicht auch noch eine Sammelband mal irgendwie schön sein. Sukzessive erscheint ja was von ihr, da ist was bei gekommen. Also der erste Band, der mich gleich umgehauen hat, das waren die Sprachen Amerikas bei Urs Engler, die in den späten 90ern erschienen. Bei Urs Enger und seinen Rough Books sind auch noch zwei Bücher von Rosemary erschienen. Im letzten Jahr eine Übersetzung bei Edition Korrespondenzen. Also da passiert schon hin und wieder mal was. Und wer sich in Deutschland oder sogar in den Bereichen, in denen ich mich bewege, wer sich damit Lyrik befasst, der kennt sie eigentlich auch. Also zumindest, naja, es gibt auch in Deutschland Strömungen in Gruppenschulen und so weiter. Das merken wir noch nicht, weil wir zu nah dran sind. Und also in der Schule, mit der ich durch den Ozean schwimme, in meiner Delfinschule, da ist Rosemary auf jeden Fall ein fester Begriff, sozusagen. Ja, was ich am Anfang so ein bisschen, also ich bin irgendwie, für mich war Peter Rümkow sehr wichtig als Heranführung an Gedichte, weil der sehr eine große Präsenz hatte, auch durch diese Verquickung mit der Konkret und mit politischer Lyrik halt, obwohl er da dann schon raus war irgendwann in den 80er Jahren. Ich habe erstmal so ein bisschen das Politische gesucht bei Keith Waltrop. Ja. Das ist irgendwo zu finden drin, aber er hat sich eigentlich doch mehr mit Sprache beschäftigt, oder? Also Vietnam taucht schon irgendwo auf. Ich glaube, dass an Vietnam kommt kein amerikanischer Autor vorbei in irgendeiner Form, ohnehin. Das war so ein dramatisches Moment in den 60er Jahren für die USA. Ich weiß nicht, wie es bei den Jüngeren ist, aber die Generation, die das quasi mitgemacht hat, die muss in irgendeiner Form, hat es sie beeinflusst. Ja. In irgendeiner Form kommt es wieder raus. Dann ist für mich mal die Frage, was heißt politisch? Klar, ich kann unmittelbar auf aktuelle politische Ereignisse dazu Position beziehen. Das mache ich aber eher, also ich persönlich mache das aber eher als Bürger, nicht als Dichter. Also man hat ja so eine Doppelexistenz. So als Bürger fühle ich mich schon verantwortlich dafür, dass wenn in Deutschland was aus meiner Sicht Kacke läuft, dass ich da auch sage, das ist aber Kacke jetzt. Also es schien mir aber zum Beispiel, was Pegida betrifft oder so, ja, diese neufaschistischen, ich würde es ja auch faschistisch und nicht rechts nennen, also diese neufaschistischen Strömungen, ich weiß nicht, ob ich denen meine Gedichte zur Verfügung stellen will, um gegen sie anzugehen. Natürlich kommt das vor. Ja. Aber also, was Sachsen betrifft, ist noch was anderes. Das hat was mit Herkunft zu tun und da bin ich gerade dabei, ein Schmähgedicht nach dem anderen rauszuhauen. Weil mich das ärgert. Persönlich, ich fühle mich da persönlich angegriffen. Als Sachse sozusagen, ja. Und als von der Situation jetzt hier im Land, das nimmt mich mit. Da kriege ich wirklich auch krisenhafte Situationen und man denkt über Weggehen nach und so weiter. Ne? Das gibt natürlich einen gewissen Einfluss auch auf die Schreiberei, auf die aktuelle sozusagen. Aber man kann auch anders politisch wirken. Also Keith Waltrop hat ja auch vielen Leuten da in seinem Verlag eben eine Stimme gegeben und das war auch nicht immer so unpolitisch halt. Und er hat da viele gute Sachen da rausgebracht und ja, ich glaube, seine ganze Haltung war irgendwie auch politisch, aber eben in der Sprache oder in den Gedichten hat er nicht diese Slogans eingefügt, die Peter Rümkow eben manchmal, der hat ja auch eher so dann oft auf so eine ganz eigene Art. Ja gut, aber das war bei Rümkow quasi, also erstmal wichtig, was du sagst, ist Haltung. Ja? Also, dass man beim Schreiben, man hat eine politische Haltung, die geht beim Schreiben auch nicht weg, sozusagen. Ja? Und die wird sich auch auf die eine oder andere Weise in den Texten finden. Die Frage ist natürlich, ob man das jetzt unmittelbar zum Ausdruck bringt im Text oder ob sich die Haltung zeigt quasi in der Gesamtkonstruktion des Textes. Und das sind zwei Wege sozusagen. Like to go with me and see a movie. you say no, you've got some plans for the night, and then you stop and say, all right, love is kinda crazy with a spooky little boy like you. You always keep me guessing, I never seem to know what you are thinking. And if a girl looks at you, it's for sure your little eye will be a winking. I get confused cause I don't know where I stand, and then you smile and hold my hand. Love is kinda crazy with a spooky little boy like you. Starkes Verstärker-Element von Lyrik war eigentlich historisch natürlich schon, wenn man an die Aktion denkt, jetzt die 10er Jahre oder so, wo Texte von Franz Jung über Politik neben Gedichten von Ludwig Rubiner oder so standen, wo das so nebeneinander stand. Das hat die Lyrik vielleicht natürlich damals schon, oder in der Konkret, wo dann ein Gedicht von Lawrence Ferlinghetti eben neben politischen Sachen, also dieses Nebeneinander ist so ein bisschen verloren gegangen vielleicht. Naja, das ist also verloren gegangen, dass es kaum noch Publikationsorgane gibt, die man ein Gedicht drucken. So. Also. Obwohl jetzt das Internet, da steht natürlich alles irgendwie nebeneinander, es ist ja auch schwieriger geworden. Ja, und da muss man halt suchen. Da. Also, aber da ging diese Schwierigkeit, die haben uns eingebrockt, die ist cool. Weil nämlich man wächst mit dieser Schwierigkeit. Ja? Also man muss sein kritisches Instrumentarium schulen. Man hat nicht mehr die Vorauswahl. Wir haben keine Deutschlehrer mehr, die uns sagen, hier, guck mal da, das ist gut. Da lies mal diesen Band, genau. Da, wo alles drin ist. Sondern wir müssen das selber uns zusammensuchen. Das heißt aber auch, wir müssen unsere Haltung permanent überprüfen. Also das ist eigentlich eine ganz, also wir sind gezwungen permanent zu lernen, das ist schon ganz, ganz okay, finde ich. Und also die Spreu vom Weizen zu trennen, so. Und es gibt halt niemanden, der uns das vorkaut. Du hast jetzt ja auch ein Band veröffentlicht als Datei, in Dateiform über die kleine Form selber, wo du ein E-Book, wo du über die kurzen Formen des Gedichts im Internet, die Möglichkeiten sprichst. Ja, ob das Gedichte sind, weiß ich halt nicht, aber kurze Textformen, vielleicht Aphorismen und wie auch immer man das bezeichnen mag. Ja, gut, das ist das, was man so aus der Hüfte schießt eigentlich. Ne? So. Das hat ja auch eine lange Tradition, wenn man so an Lichtenberg denkt oder so, die kurze Form. Stehen die Sudelbücher von Lichtenberg, und Lichtenberg hatte halt das große Pech, nicht bei Facebook gewesen zu sein. Ja. Aber ansonsten, glaube ich, hätte er sich den ganzen Tag eigentlich damit befasst und da wirklich Dinger reingehauen. Und zwar Dinger, die das Facebook oder was weiß ich, Facebook oder Twitter unglaublich in der literarischen Qualität gehoben hätten. Ja, also das muss man schon sagen. Das ist so, ja, das lässt es halt zu jetzt, ne? Das Internet. Und man kann sehr schnell veröffentlichen. Ja, unmittelbar. Und also man kann direkt reagieren sozusagen. Ja. Das macht auch Spaß. Das ist aber nicht quasi das, eine ganz andere Arbeitsmethode, als jetzt Keith Waltrop gemacht hat. Obwohl die ja, wie gesagt, auch so in Amerika gab es dann auch so, die Burning Deck hatte so Postkarten-Editionen, ja, wo sie ein Gedicht auf eine Postkarte oder und dann gab es in New York gab es wohl so ein Dial-a-Poem anrufen und ein Gedicht. Also es gab in Deutschland auch so, das nennt sich dann, wie heißt denn das, Poesietelefon oder so, oder Lyriktelefon, da ruft man an und dann kriegt man ein Gedicht aufgesagt und so. Also natürlich Formen, die dann auch irgendwie für sehr kleine Zielgruppen. Vielleicht man muss dann erstmal den Verlag kennen oder so, während Facebook und so funktioniert dann manchmal. Wie hat er das oder, der Literaturrat eingerichtet, glaube ich. Und ja, natürlich, natürlich hat man potenziell die Möglichkeit, übers Netz 6 Milliarden Leute zu erreichen. Aber man reicht ja definitiv nicht 6 Milliarden. Die werden rausgefiltert. Ja, wir müssen ja erstmal auf die stoßen. So. Also, insofern ist ein Buch halt schon auch immer noch, oder sagen wir mal, ist ein anderes Medium, was nicht seine Bedeutung verliert durch das Netz. Das Buch bleibt Buch und das Internet kommt gewissermaßen dazu und ersetzt aber nicht das Buch sozusagen. Also man darf beide nicht gegeneinander ausspielen, glaube ich. Das ist mir, glaube ich, ganz wichtig. So. Also ich mache schon auch E-Books und so. Aber das bedingt dann auch eine gewisse Form. Also im E-Book, du kannst es noch nehmen, im E-Book operiert man mit einer anderen Textgattung sozusagen. Als im, lass mal alles. Als im gedruckt. Ja, kommen wir von diesem Unübersichtlichen nochmal zurück zu Keith Waltrop. Also ich habe ein paar Interviews mit ihm gehört und ich finde ihn einen sehr humorvollen Dichter. Das auf jeden Fall. Jedem Gedicht auch. Also Humor, ohne Humor geht sowieso nichts, aber bei Keith ist es ein wahnsinnig feiner Humor. Also ist nicht so ein vordergründiger, ist nicht so ein Robert Gernhardt-Typ jetzt. Nee, das ist kein Schenkelklopf-Liter Humor, sondern es ist ein Humor, der sagen wir mal, in den der die Absurditäten der Welt quasi schon wahrnimmt und auch zum Ausdruck bringt. Und ohne Humor. Oder sag mal, ja genau, und das eben in einer sehr feinen Form, so muss man sagen. In Interviews hat er auch so ein gewisses Understatement, also wie er über seine eigenen Gedichte spricht, da hört man viel, also eigentlich, da steckt ja sehr viel drin in seinen Gedichten, aber wenn er darüber spricht, dann doch eher so, ja, dann hatte ich keine Lust mehr und mir sind keine Worte mehr eingefallen, dann habe ich wieder ein paar Bilder gemacht und so und dann hatte ich keinen, also eigentlich sehr schön und empfehlenswert auch, es gibt im Internet einige Interviews mit ihm, die man nachhören kann. Ja, dann merkt man einfach, dass ihm das Material wichtiger ist als er selbst. So als, also es geht ihm nicht darum, den Autor Keith Waltrop auszustellen, sondern er will halt quasi die Denkbewegung und das Material zeigen, das zum Text führt. Ja. Und wenn das Material sich erschöpft hat, hört er eben auch auf. Ja. Da wird dann nicht nochmal krampfhaft eins draufgesetzt oder so. Aber er hat unglaublich Material und insofern ist das auch immer eine ziemlich, das ist halt fast eine Endlosbewegung, diese Texte. Und sie probieren auch verschiedene Formen aus, weisen keinen Einfluss ab, sondern versuchen den zu integrieren und so weiter. Also das sind schon, also wenn man sich durch den Band, den ersten liest und dann, wenn noch der zweite kommt, kann man sehen, wie quasi Literatur, Lyrik sich aus sich selbst heraus durch Integration anderer Momente eben auch entwickelt. Ja. Mhm. Und jeder Text ist aber eben auch lesbar. Er gleitet nie ab in sowas unglaublich Verkopftes oder so. Also es bleibt immer sehr, sehr, sehr konkret und handfest. Mhm. Auch wenn arabische Mystiker eine Rolle spielen, aber es bleibt auch nicht so einfach, griffig. Zum Beispiel Wittgenstein handfest in den Zahnarztbesuch zu integrieren. Jetzt wollte ich noch zu deinen persönlichen Ursprüngen, falls ich das kann. Ich hatte kurz gesagt, dass für mich Peter Rühmkorff wichtig war. Was war bei dir eigentlich so wichtig? Was hat dich dazu gebracht, Gedichte zu lesen? Ach, das ist vielleicht schwierig zu sagen, aber was heißt zu lesen? Irgendwie habe ich immer schon Gedichte gelesen, so, und wir hatten aber so einen Kreis in der Klasse, also so ein paar Kumpels halt so, und wir haben damals gelesen, so Menschheitsdämmerung und so, was da eben an Expressionismus auskam und was Reklam hergab, so der Ostreklam Verlag an Lyrik hergab, damals ziemlich viele Übersetzungen aus dem Spanischen, Lateinamerika, Cernuda zum Beispiel und so weiter, ja, und so eine merkwürdige, ich habe auch Erich Fried ganz viel gelesen, so mit 16, 15, 16, ja, und fand das super, ja, und das hat mich auch quasi, eigentlich hat mich Erich Fried dann auf die Spur gesetzt, sozusagen, und dann wurde das immer mehr, und es kam einiges dazu, und Majakowski war ganz wichtig, habe ich eine Zeit lang ganz viel gelesen. Das ist eigentlich auch das Schöne an Lyrik, dass es kurz ist und aber immer so eine Verknüpfung zu was anderem noch herstellt, also dass man dann von Fried noch woanders hinkommt. Und ja, mühselhaft fast, ne? Das ist ja auch ein Schönes an der kurzen Form, dass sie leicht sich verknüpft mit anderen Dingen. Ja, wann erscheint eigentlich Band 2 der Gedichte von Kees Waltrop? Jetzt ist gerade Band 1 erschienen. Wir sind am Basteln. Band 2. Nächstes Jahr zur Buchmesse vielleicht noch. Vielleicht zur Frühjahrsbuchmesse. Ja, zur Frühjahrsbuchmesse. Also der geht jetzt langsam in Satz. Wir sind noch so, also der Verleger guckt noch nach so gewissen Formalien und so weiter. Aber die Übersetzungen liegen vor, sind fertig und wir... Ja, ich bin ganz zuversichtlich, dass es jetzt demnächst und zum Frühjahr kommt. Das sind dann Texte so aus den 90er Jahren bis 15 oder so. Deckt auch wieder einen ziemlich breiten Zeitraum ab. Und man wird merken, es gibt noch eine Veränderung in, also zum Beispiel eben eine Rückkehr des Reims und so weiter. Wird dann kommen. Und aber auch eben die Prosa-Einflüsse werden stärker. Vielleicht ist das vielleicht bedingt sich das, dass wenn der Reim eben was ganz Lyrisches, ganz Gedichtiges ist, dass das quasi auch die Prosa wieder mehr anzieht, also so als dialektischen Prozess. Ja, doch noch so autobiografische, fiktive, oder was nennt man die schon, der... Das passiert halt immer wieder, kommen autobiografische Reflexionen oder sowas, kurze Momente mit rein. Aber das ist schon in den frühen Gedichten so. Das ist eigentlich die ganze Zeit so, dass immer so ein Abgleich geschieht zwischen Welt und dem Abendbrottisch oder so. Ja. Also je nachdem, wo er sich gerade bewegt. Und Familie spielt auch eine gewisse Rolle. Ja. Er hat ja so eine fundamentalistische Erziehung, so ein bisschen, er ist auf eine fundamentalistische christliche Oberschule gegangen, habe ich in einem Interview, wovon er sich dann aber schnell auch mit Hilfe des Gedichts emanzipieren konnte. Aber diese, vielleicht ist davon schon irgendwas noch hängen geblieben. So die. Es gibt sehr, sehr humorvolle Reflexionen auf diese Bildungszeit christlich-protestantischer Manier sozusagen. Mhm. Also fundamentalistisch. Obwohl die Sprache der Bibel, das erwähnt er irgendwo, dass er die Bibel da sehr intensiv studieren musste in seiner Jugend. Also ich selber konnte da nicht viel von seinen Gedichten wiederfinden, aber irgendwo im Untergrund der Gedichte ist wahrscheinlich doch was davon. Also es wirkt auf jeden Fall mit, aber ich glaube nicht nur bei Keith Waltrop. Die Bibel ist ein kanonischer Text, muss man einfach sagen. Da muss man auch noch kein Christ sein oder so. Also ich bin auch kein Christ, aber für mich spielt sie auch eine gewisse Rolle. Und gerade die Psalmen oder so, das sind einfach schon faszinierende Texte sozusagen. Ja, jetzt zum Abschluss, was hast du eigentlich so vor? Du hast auch wieder Veröffentlichungen geplant, einen Roman, oder? Naja, ich bastel gerade an einem Roman. Ich habe jetzt auch. Also jetzt kommt erstmal im Frühjahr kommt eine Novelle, die an der mir relativ viel liegt. Das ist ein kurzer Text, 80 Seiten und okay. so. Und noch kein ganzer Roman. Nee, der Roman kommt dann später. Aber das wird dann wahrscheinlich mein letzter Roman sein. Keine Ahnung. Ich habe nächstes Jahr die Möglichkeit und die Zeit, diesen Roman fertig zu schreiben. Die Novelle ist zum Glück schon lange fertig. Wovon handelt die Novelle? Kann man das so von vorab? Also sie heißt das Stockholm-Syndrom und es geht um eine Entführung, die zu nichts führt. Also aus Sicht des Entführten. Der wird quasi kurzzeitig festgehalten und dann wieder freigelassen und er empfindet das als Makel in seiner Biografie und versucht jetzt rauszukriegen, wie das zusammenhängt sozusagen. Das ist schon wie in das Modell einer Art Kriminalfall, wenn auch nur. Ja, ja, doch, das immer. Also ohne Polizei sozusagen. Ja. Im Kopf ein Kriminalfall, ja. Identitäten werden immer wieder quasi durch gewisse Ereignisse erschüttert sozusagen. Ja, dann bedanke ich mich schön für das Gespräch. Hast du noch abschließende Worte? Ja, lest unbedingt Keith Waltrop. Das ist unglaublich, was da passiert. Die Ausgabe ist zweisprachig. Man kann sich dann auch noch selber seine Übersetzung basteln sozusagen. Und es ist einfach, also für mich zumeist ein großes Glück, dass die jetzt da ist. Und es ist ein großes Glück, überhaupt auf diesen Autoren gestoßen worden zu sein. Danke, LKR. Ja, dann bedanke ich mich schön für das Gespräch und... Ja, das war ein Gespräch mit Jan Kohlbrot über den Lyriker Keith Waltrop. Und wir sind jetzt auch so langsam am Ende angelangt dieser Sendung Allmähliche Zerkrümelung. Als nächstes geht's hier weiter mit einer Oberfläche, die zerbrochen wird, Break the Surface. Da geht's um Musik, Drum and Bass und sowas. Und wir hören aber noch ein Lied von Lydia Lunch in der Zwischenzeit, Carnival Fat Man. Und dann geht's weiter mit der nächsten Sendung. Well, let's get this straight. Now, who's the fat man? I'm the fat man. Listen, I've been the fat man around here. Wait, buddy, there's no room in the studio for both of us. Listen, I'm the fat man. I'm the fat man. Well, you both look pretty fat to me. Who is fat? Fat man or the fat man?